1. Freu dich nicht, Israel, und jubel nicht wie die anderen Volker, denn du bist deinem Gott untrue geworden und hast auf allen Dreschplätzen den Länder untrue gesucht. 2. Weder die Ten noch die Kelter werden das Volk künftig honoren und auch der neue Weinwort ihnen nicht mehr zur Verfügung stehen. 3. Sie werden nicht lange im Land des Herrn wohnen bleiben dürfen, stattdessen muss Ephraim nach Ägypten zurückkehren und in Assyrien Unrein speisen essen. 4. Sie werden dem Herrn kein Wein für mehr darbringen und ihr Schlachtopfer werden ihm nicht gefallen, Brotwort wie Trauerbrot sein, das Jeden werden reinigt, der Devon ist. 5. Was wordet unternchmen, wenn die festgesetzten Feiertagen die großen Fest des Herrn heranahen und Sie nicht mehr feiern kont? 6. Selbst wenn Sie der unmittelbaren Zerstörung entkommen, wird Ägypten Sie sammeln und Memphis wird Sie begraben, warend ihr silbernen Schatzer von Distellen und Dornen überwuchert werden. 7. Die Tage der Erbrechnung und der Vergeltung sind gekommen, und Israel wird erkennen, dass es den Propheten falschlicherweise für einen Narren hielt, obwohl sein Eigen schuld und Feindseligkeit groß sind. 8. Ephraim beobachtet den Propheten feindselig, obwohl dieser im Auftrag Gottes handelt, auf all seinen Wegen werden im Fallen gestellt, sogar im Haus seines Gottes hecht Feindseligkeit. 9. Sie sind tief in moralisch Verdebtheit versunken, vergleichbar mit den schandlichen Erinnissen in Gibeah, die Schalb Word Gott ihre Sünden gedenken und Sie's Rechenschaft sehen. 10. Einst fand ich Israel wie Troben in der Wust, doch als Sie zum Bullpier kamen, waiten Sie sich dem Gottsen und Worden so abschulich wie das Objekt ihre Verehrung. 11. Die Herrlichkeit Ephraims Word wie ein Vogel davon fliegen, so dass es künftig kein Geburten, kein Schwangerschaften und kein Empfängnis mehr geben Word. 12. Selbst wenn Sie ihr Son groß sehen, Word ich Sie ihnen wegnehmen, bis kein Mensch mehr übrig ist, wie Herr ihnen, wenn ich meinen Blick endgültig von ihnen abwend. 13. Ephraim war in meinen Augen wie die Stadt Tyrus an einem fruchtbaren Ort geflannt, doch nun müssen die Bewohner ihr Son den Morden ausliefern. 14. Gib ihnen, Herr, was du für angemessen holst, verlehe ihnen einen unfruchtbaren Schoss und Brust, die kein Nahrung geben können. 15. All ihr Bosheit konzentriert sich in Gilgal, weshalb ich dort begann, Sie zu hassen, wegen ihre schandlichen Taten word ich Sie aus meinem Haus vertrieben und ihnen kein Lieb mehr erweisen. 16. Ephraim ist am Boden zerstört, sein Wurzeln sind vertrocknet und es wird kein Frucht mehr bringen, selbst wenn Sie keine gebaren, wird ich ihr geliebten Nachkommen dem Tod überlassen. 17. Mein Gott wird Sie verstoßen, weil Sie nicht auf sein Stimm gehört haben, und Sie werden als heimatlos unter den anderen Volken am Herren.